Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die lieb ich eins alle in Liebeswonne. Ich lieb sie nicht mehr, ich lieb alleine, die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine. Sie selber aller Liebe wonne, ist Rose, Lilie und Taube und Sonne. Ich lieb alleine, die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die Eine.